Das große Heulen und Zähneklappern in den Vorstandsetagen ist bislang ausgeblieben. Allzu groß scheint die Angst in der Wirtschaft nicht zu sein vor den neuen verschärften Regeln zur Managervergütung. Und das mit gutem Grund. Vor dem, was die Große Koalition nach jahrelangem Ringen heute im Kabinett durchgewunken hat, muss sich tatsächlich niemand fürchten. Dabei war die Regierung mit großen Ambitionen angetreten. Die Managergehälter seien in der Vergangenheit zu sehr an kurzfristigen Erfolgen orientiert gewesen, beklagt die Regierung noch heute im Entwurf und gibt eine ehrgeizige Zielrichtung vor. Die Schere zwischen den Bezügen der Vorstände und dem Rest der Belegschaft dürfe nicht so weit auseinanderdriften. Die Bezahlung müsse in einem angemessenen Verhältnis zur Leistung des Spitzenpersonals stehen. Das klingt gut, kann aber kaum verdecken, dass die geplanten Maßnahmen wenig helfen, um die hochtrabenden Ziele zu erreichen. Der Entwurf enthält weder eine Obergrenze für Managergehälter, noch wird die steuerliche Absetzbarkeit begrenzt. Auch mit der verschärften Haftung der Aufsichtsräte ist es nicht weit her. Die sollen künftig gerade stehen, wenn Leistung und Bezahlung des Top-Managements nicht in angemessenem Verhältnis stehen. Nur, was ist angemessen? Darf Porsche-Chef Wiedeking 100 Millionen verdienen, weil der Konzern so erfolgreich war? Sind 20 Millionen vielleicht eher angemessen oder 5 noch zu viel? Die Regierung hat mit Recht darauf verzichtet, hier eine klare Regel vorzugeben. Denn das ist tatsächlich nicht ihre Aufgabe. So empörend überhöhte Managergehälter im Einzelfall sein können, so empörend es ist, wenn Bankrotteure noch mit einem goldenen Handschlag in den Ruhestand entlassen werden, es wäre eine große Illusion zu glauben, dass der Staat das besser regeln könnte. Diese Aufgabe kann den Unternehmen niemand abnehmen. Gefragt sind hier die Aufsichtsräte, die kontrollieren müssen. Gefragt sind die Betriebsräte, die sich nicht von der Aussicht auf einen Kuhhandel kaufen lassen dürfen. Und gefragt sind auch die Aktionäre, denen die Manager Rechenschaft ablegen müssen. Was ist denn auch dagegen einzuwenden, wenn erfolgreiche Führungskräfte auch ordentlich verdienen? Im Gegenzug müssten dann aber auch jene belangt werden, die ein Unternehmen durch katastrophales Missmanagement an den Abgrund führen. Das Defizit zeigt sich, wie zuletzt bei der Postbank, wenn Vorstände für ihr Versagen noch mit millionenschweren Bonuszahlungen belohnt werden. Dieses Defizit ist aber auch durch wie immer definierte Gehaltsobergrenzen nicht zu beheben. Hier wären klare Haftungsregeln für Manager nötig, die dafür sorgen, dass sie für ihre Fehler gerade stehen müssen. Dies könnte am ehesten verhindern, dass die Nieten in den Top-Etagen am Ende noch groß abkassieren können. Daran aber hat sich der Gesetzgeber nicht herangewagt. Und das ist das größte Versäumnis dieses Entwurfs.